WDR 5. Neugier genügt. İncinsen de incinme, kırılsan da kırma, dövülsen de dövme, hakaret edilsen de hakaret etme. Wenn dich jemand schlägt, schlage nicht zurück. Wenn dir jemand droht, bedrohe du ihn nicht. Wenn dich jemand beleidigt, sage nichts. Verkündet der Imam Fethullah Gülen in einer Fernsehansprache. Religion für die Humanität. Ein guter Islam, der sich wie ein weiches Tuch über die Bevölkerung legt. Das gefällt den Menschen. Was macht es da schon, dass ihr Prediger im fernen Amerika sitzt? Seine Arme sind lang, wenn er sie ausbreitet. Unsere Gemeinde hat nicht nur ein Zentrum, sie hat viele. Wenn wir Gemeinde oder Dienst sagen, da denken wir an unseren großen Lehrer. Wenn du ein Zentrum suchst, der große Lehrer ist das Zentrum. Und für alle Entscheidungen, jede Arbeit, die dort gemacht wird, fragen wir den großen Lehrer. Ahmed Demir ist Fleischhändler und hatte sein Auskommen. Nach den Gezi-Protesten und den Flüchtlingsströmen aus Syrien brach die Wirtschaft ein und die Geschäfte liefen nicht mehr so gut. Beim Freitagsgebet, der heiligsten Handlung der Muslime, lernte Ahmed Leute von der Fethullah Gülen-Gemeinde kennen. Auf den ersten Blick eine harmlose Religionsgemeinschaft. Sie versprachen zu helfen. Ahmed griff zu. Als Geschäftsmann kommst du nur in die Gemeinde, wenn du vorgeschlagen wirst. Wenn du dann für die Gemeinde okay bist, unterstehst du dem Imam des Distrikts. Die Mitglieder des Distrikts treffen sich jeden Dienstag. Zu diesem Distrikt gehören 10 oder 15 Personen. Wenn ein Distrikt zu viele Mitglieder hat, gründen sie einen neuen. Ein dunkler, schmuckloser Raum im Istanbuler Stadtteil Kadıköy. Durch ein kleines Fenster fällt fahles Licht. Es ist kalt. Etwa 10 Männer sitzen hier und tauschen sich aus. Jeden Dienstag treffen sie sich. An der kahlen Wand das Bild eines sympathisch dreinblickenden älteren Mannes. Fethullah Gülen, eine Vaterfigur. Barış Terkolo ist Journalist und beobachtet die Entwicklung seit Jahren. Anders als andere radikal-islamische Organisationen hat sich die Gemeinde nie offen gegen den Staat ausgesprochen, niemals für die Scharia. Während viele fundamentalistische Gruppen eine echte Gefahr für den Staat bildeten, war Fethullahs Gemeinde lange als konservative Gruppe angesehen, die die Staatsideologie mittrug. So war der große Lehrer lange engster Vertrauter eines anderen Herrschers, des jetzigen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Beide wünschten sich ein gläubiges, gottgefälliges Land. Doch dann begann der große Lehrer nach den Sternen zu greifen. Er wollte Macht, wurde Erdogans schärfster Konkurrent und wegen Korruption angeklagt. 1999 floh er in die USA, um einer Verhaftung zu entgehen. Von dort zieht er die Strippen. Bis heute. Studienbeginn nach den großen Ferien. Wie überall laufen die Erstsemester leicht orientierungslos und aufgeregt herum. Der 19-jährige Ozan hat gerade die Aufnahmeprüfung für die Universität bestanden. Aus einer Kleinstadt im Osten der Türkei kommt er in den Moloch Istanbul. Ich habe mich dann erstmal informiert, wo ich wohnen könnte. Naja, und dann habe ich gehört, dass es eine sehr gute und billige Studentenwohnung geben sollte. Ein Freund sagte mir, da kannst du für 250 Lira im Monat wohnen und du bekommst noch Essen. Dann bin ich da hingegangen und sie haben mich sehr freundlich empfangen. Mein Freund war auch da und dann habe ich erfahren, er war Mitglied der Gemeinde. Sphärische Klänge. Überall, wo Fethullah auftritt, im Fernsehen oder im Internet. Eine Musik, die eher an eine Yogastunde als an knallharte Politik erinnert. Das System, den Hilfsbedürftigen zu helfen, den Orientierungslosen Orientierung geben. Überall im Lande entstanden Nachhilfeinstitutionen, die sogenannten Dershane. Gute Schulen, daran gab es keinen Zweifel. Denn das Credo des Predigers lautet: Unser Dschihad ist die Bildung. Baut Schulen statt Moscheen. Der Unterricht morgens oder nachmittags. Eine Möglichkeit auch für Kinder, die neben der Schule arbeiten müssen. In diesen Schulen sollen auch die eine Chance bekommen, denen der Weg zur höherer Bildung normalerweise versperrt ist, wie Ahmet Demir weiß. Die Gemeinde ist nicht interessiert an Aufsteigern, an smarten und selbstbewussten Machern. Die Erfolgreichen haben dort keinen Platz. Viele Menschen in der Türkei haben keine eigene Identität. Den Menschen fällt es schwer, sich selbst zu beschreiben. Wenn du Mitglied der Gemeinde bist, findest du Antworten auf die Fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? Also Antworten auf die zentralen Fragen der Menschheit. Dann wird ihnen Macht und Aufstieg versprochen. Dem angehenden Studenten Ozan gefiel zunächst mal, was er sah. Und er vertraute sich an. Sie haben mich gefragt, was ich studieren möchte. Ich sagte Kunst. Sie meinten, wir haben auch Ateliers hier. Dann sagten sie mir, ich dürfe aber keine nackten Menschen malen. Außerdem gäbe es Zeiten, in denen wir zusammen lesen würden und 5-mal am Tag beten. Ich sagte ihnen, ich müsste neben meinem Studium arbeiten, um Geld zu verdienen. Sie sagten mir, sie würden mir nicht erlauben zu arbeiten, aber ich solle mir keine Sorgen machen. Nach meiner Ausbildung würde ich einen Job als Kunstlehrer an einer ihrer Schulen bekommen. Ich hätte praktisch eine Jobgarantie. Ozan verließ die Gemeinde trotzdem. Ein Studium der Malerei ohne Aktzeichnung konnte er sich nicht vorstellen. Zeynep ging noch zur Schule, als sie die erste Begegnung mit der Gemeinde hatte. In der letzten Klasse meines Gymnasiums hatte ich eine Freundin, von der ich zunächst nicht wusste, dass sie Mitglied der Gemeinde war. Sie lud mich zu ihren Treffen ein. Ich ging hin, immer öfter. Sie luden mich ein, in ihrem Studentenwohnheim zu wohnen. Auch das habe ich gemacht. Ein Jahr lang war Zeynep Mitglied der Gemeinde. Zeynep's Familie war nicht besonders religiös. Eine typische Mittelstandsfamilie, säkular und Wähler der sozialdemokratischen CHP. Für die 17-jährige Zeynep ein Treffen mit Jugendlichen, ganz ohne Druck. Ich habe niemals ein Kopftuch getragen. Trotzdem sollte ich bei ihnen eintreten. Sie haben mich niemals mit dem Kopftuch unter Druck gesetzt. Selbst Fethullah Gülen sagte schon 2004, das Kopftuch ist lediglich ein Detail, das heißt, es ist nicht so wichtig. Es ist in Ordnung, wenn du kein Kopftuch trägst. Zeynep fand Freunde, fühlte sich wohl, zog ein in ein Gemeindehaus. Erstmal selbstständig sein, weg von der Familie. Erst langsam wird die Schraube angezogen. Was dann kommt, ist keine Yogastunde mehr. Es war ein Leben wie in der Armee. Um 5 Uhr morgens mussten wir aufstehen, es gab keinen Tee, Rauchen war verboten. Wir durften nicht laut lachen. Du musstest tun, was die großen Schwestern befahlen. Du durftest kein anderes Buch als die Bücher der Gemeinde lesen. Auch Hasan hatte wenig Geld, als er sein Studium in Konya im Osten der Türkei begann. Da kam das Angebot eines WG-Zimmers in einem Wohnheim der Gemeinde gerade recht. Wir treffen Hasan im Restaurant seines Bruders. Jetzt um die Mittagszeit ist es fast leer. Der unvermeidliche Tee kocht leise vor sich hin. Ein Kellner wartet verschlafen auf die ersten Gäste. Hasan spricht leise und verhalten, als hätte er Angst, gehört zu werden. Selbst Cola ist verboten. Lediglich Sprudel und Fruchtsäfte sind erlaubt. Aber keine ausländischen Marken, nur türkische. Du darfst nur ihre Zeitungen lesen. Selbst ein einfaches Sportmagazin ist verboten. Du darfst nur sehr begrenzt ins Internet. Du darfst mit keiner Frau auf der Straße sprechen. Nicht einmal mit deinen Kommilitoninnen an der Uni. Du darfst keine Gebetszeit verpassen. Wer sich der Gemeinde verschrieben hat, gerät Stück für Stück in eine andere Welt. Das draußen verschwindet. Ihr wird Teil des Ganzen, ein nützliches Puzzlestück, wie Zeynep erklärt. Stell dir vor, du bist arm und dein Kind ist intelligent. Sie sagen dir, dein Kind ist so klug, lass es doch unsere Schulen oder Kurse besuchen. Es kann dort etwas lernen, ohne dass du etwas bezahlen musst. Warum tun sie das? Nun, eines Tages wird dein Kind Macht haben. Sie investieren in die Kinder. Ich habe 2 Cousins, denen es so ergangen ist. Nun hören sie nicht mehr auf die Familie. Alle familiären Bande sind abgebrochen. Wie eine Krake hat sich die Gemeinde im türkischen Staat ausgebreitet. Langsam, aber unaufhörlich. Und längst ist nicht mehr klar, wer ist eigentlich Herr im Haus in diesem Land Türkei. Zeynep und Barış Terkolo. Ich nenne sie mal Organisation. Und diese Organisation hat Finanzquellen, viele Mitglieder. Sie ist führend in der Welt der Medien, der Banken, der Geschäftswelt. Sogar Nichtregierungsorganisationen, die sogenannten NGOs, unterstehen ihnen. Es gibt zwei große Kräfte in der Türkei. Die eine ist die Fethullah Gülen-Gemeinde, die andere die AKP. Ich habe alle Reden, alle Dokumente Fethullah Gülens gelesen. Er sagt seinen Mitgliedern nie, bewaffnet euch. Er sagt ihnen lediglich, werde Polizist, Richter, Staatsanwalt. Er hat wohl gemerkt, dass es möglich ist, die Türkei auf diese Weise zu verändern. Längst hat sich ein Staat im Staate gebildet, der Parallelstaat, der Staat Fethullahs. Als Erdogan merkte, dass sein einstiger Verbündeter zu einer ernsthaften Gefahr wurde, kam es im Dezember 2013 zum Kampf der Giganten, bis heute. Und da heiligt der Zweck die Mittel. Korruptionsvorwürfe auf beiden Seiten, Sexkassetten machten die Runde, Gespräche von Erdogans Sohn wurden abgehört und ins Internet gestellt. Im Zuge der Verhaftung der Verschwörer eines geplanten Militärputsches wurden gleich alle mitverhaftet, die nicht ins Bild der Gemeinde passten. Der Premier schäumte. Es darf keinen Parallelstaat im Staate geben. Wir werden die Schuldigen bis in ihre Höhlen verfolgen. Und Erdogan schlug zurück. Richter, Staatsanwälte, Polizeichefs wurden auf untergeordnete Posten versetzt. Viele der zu langen Haftstrafen Verurteilten sind längst wieder frei. Nicht etwa, weil sie unschuldig wären, sondern weil sie ein Richter aus Fethullahs Gemeinde verurteilt hat. Und längst hat sich der Kampf wie ein Schatten über die Bevölkerung gelegt. Oberstes Gebot, du sollst nichts davon merken. In Istanbul sind die Restaurants voll am Samstagabend. Es wird gut gegessen. Bier und Rake fließen in Strömen. Die Männer gefallen sich in wilden Diskussionen und politischen Spekulationen. Die Frauen hören zu oder versuchen, sich ab und an Gehör zu verschaffen. Mehmet blinzelt, ein leichtes Augenzwinkern. Der Alkohol, ein Staubkorn? Oder ist Mehmet vielleicht Mitglied der Gemeinde? Hat er sich bei den Diskussionen nicht merklich zurückgehalten? Auch Ahmed nimmt teil am feuchtfröhlichen Gelage. Er kennt die Spielregeln. Wenn es nicht anders geht, kannst du das sogenannte Augengebet machen. Du schließt ganz kurz deine Augen, so ein Zwinkern, dann ist auch das Alkoholtrinken keine Sünde mehr. Solche Praktiken gibt es in der Gemeinde. Man benutzt auch geheime Codes beim Telefonieren oder Reden. Im März 2014 waren Kommunalwahlen in der Türkei. Als Stimme der Unterdrückten stellte Erdogan sich in seinem Wahlkampf vor und als Verfechter eines klaren, traditionellen Islam. Schließlich stellen die Religiösen die größte Wählergruppe. Mit dem haushohen Sieg der AKP glaubte man der Gemeinde Fethullahs eine empfindliche Niederlage beigebracht zu haben. Doch weit gefehlt. Stattdessen wird mit immer härteren Bandagen gekämpft. Im Morgengrauen des 8. Februar 2015 eine neue Verhaftungswelle. In 9 Städten werden 21 Polizisten und Polizeichefs festgenommen. Das sind die Ehrenmedaillen, die dieser Staat mir gibt, ruft ein verhafteter Polizist und hält seine Handschellen in die Kameras der Journalisten. Ob ich nun Mitglied der Gemeinde bin oder nicht, ich bin Polizist. Wenn ich einen Räuber, Dieb oder Terroristen finde, dann fasse ich ihn. Dann fährt der Polizeiwagen mit den Festgenommenen davon. Ein hilfloses Umsichschlagen? Je rigider der Präsident regiert, umso demokratischer gibt sich sein Gegenspieler. In einem Gastbeitrag der New York Times vom 3. Februar 2015 warnt der Prediger vor einem zunehmenden Totalitarismus in der Türkei. Das können wohl viele unterschreiben. Doch für den Journalisten Sadek Gülic bleibt der Imam ein Wolf im Schafspelz. Noch immer ist sein Lieblingsplatz die Terrasse des Redaktionshauses der beliebten Tageszeitung Taraf. Ein wunderschöner Ausblick direkt aufs Meer. Taraf gehörte lange zur Pflichtlektüre der politisch Interessierten, der Intellektuellen, der Künstler in Istanbul. Sadek Gülüç war stolz auf seine Zeitung. Dann aber kündigte er. Es war herrlich für Taraf zu arbeiten. Wir machten gute Nachrichten. Es gab dort einen guten Journalismus. Oft war es sogar so, dass die anderen gewartet haben, bis wir etwas publiziert hatten. Dann hieß es, wie Taraf schrieb. Doch dann änderte sich die Atmosphäre. Plötzlich tauchten die ersten Leute der Gemeinde dort auf. Der Hintergrund? Die Zeitung hatte ein neues Druckhaus gebaut. Der Kredit dafür kam von der Asya Bank, der Hausbank der Fethullah-Gemeinde. Dann geriet die Zeitung finanziell in Strudeln. Der Kredit konnte nicht zurückgezahlt werden. Man stand bei der Gemeinde in der Schuld. Und wieder bleibt im Nebel, wer ist denn nun Anhänger? Wer arbeitet tatsächlich für die Gemeinde? Es gibt Vermutungen, Gerüchte, Zeichen. Sadek Gülüç. In der Zeitung arbeiten nun zwei Kolumnisten, die im Hauptberuf Chefs der Polizeiakademie sind. Das hat es noch nie gegeben in der türkischen Presse. Öffentlich wird keiner von ihnen zugeben, dass er Mitglied der Gemeinde ist. Wenn du fragst, bist du in der Gemeinde, erhältst du die Antwort, man sagt, ich wäre in der Gemeinde, aber das bin ich natürlich nicht. Erdogan, im August letzten Jahres zum Präsidenten gewählt, ist ausgestattet mit Machtbefugnissen, die noch nie ein türkischer Präsident vor ihm hatte. Die Gemeinde will er als Terrororganisation verbieten. Fethullah Gülen's türkischen Pass ließ er für ungültig erklären, verlangt die Auslieferung. Doch der Gemeinde wird er nicht Herr. Wie eine Hydra bekommt sie immer neue Köpfe. Ahmet Demir? Wir bekommen keine Macht durch Revolution. Es geht darum, die Menschen zu überzeugen, jeden Einzelnen und die Leute auf Gottes Weg zu führen. Das ist das Ziel der Gemeinde. Nicht nur in der Türkei, auf der ganzen Welt. Nun, was wird passieren? Ich weiß es auch nicht. Die Gemeinde sucht nach einem modernen Islam. Das ist ein Ideal. Das hat kein Ende. Das wird immer weitergehen. Eine sanfte Weltherrschaft. Thank you. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.